Wann musst du zurück sein? Wir haben noch Zeit. Die Droschke nach Paris ist für den frühen Abend bestellt. Der Winter soll kalt werden. Im Frühling komme ich doch wieder. Wir werden dich vermissen. Vor allem die Kinder. Mach es mir nicht noch schwerer. Vielleicht könntest du mal eine Geschichte für sie schreiben, die ich ihnen zu Weihnachten vorlesen kann. Ich kann jetzt keine Weihnachtsmärchen verfassen. Ich muss den letzten Band meiner 4 Evangelien fertig bekommen. Ich weiß. Er soll Gerechtigkeit heißen. Ganz Frankreich wartet, dass du wieder deine Stimme erhebst. Höre ich da so etwas wie Ironie heraus? No, wirklich nicht, Emil. Ich weiß doch, dass du dich wieder einmischen musst. Ich gebe zu, dass es mich bereits in den Fingern juckt. Diesmal ist unsere Justiz dran. Pass bloß auf, dass man dich nicht wieder einsperrt. Ein zweites Mal werden sie das nicht wagen. Da wäre ich mir nicht so sicher, Emil. Jedenfalls werde ich mich diesmal nicht ins Ausland davonstehlen. Ich habe Angst, Emil. Um mich? Um uns. Du bist ein Dummerchen, Shan. Ein Angsthase. Komm her. Sieh mich an. Ich habe mich selten so erholt und kräftig gefühlt. Denk an die Kinder, Emil. Gerade für sie werde, muss ich es tun. Solars Schornstein. Kriminalhörspiel von Christoph Prochnow. No. Bitte nicht. Flammen. Feuer. Ich brenne. Emil, was hast du? Ach, diese Hitze. Luft. Mehr Luft. Emil, wach auf. Ich ersticke. Diese Albträume. Beruhige dich. Ich bin bei dir. Alles wird gut. Was haben die Hunde? Ich glaube, Papa hat auf den Teppich. Der Große hat auch etwas. Komm zu Herrchen, Fonfon. Ist ja gut, mein Großer. Erleichtere dich. Vielleicht haben sie verdorbenes Futter. Oh Gott, mir ist auch übel. Wahrscheinlich haben wir uns alle den Magen verdorben. Soll ich Nasyl läuten? Nein, lass ihn schlafen. Ich brauche... Wo willst du hin? Frische Luft. Ich mach das Fenster auf. Ach, verdammt. Habe ich dich getreten? Entschuldige, Kleiner. Emil, bist du gestürzt? Hast du dir wehgetan? Bitte sag du was. Hilfe. Okay, notiere fürs Protokoll. Paris, 29. September 1902, 10.20 Uhr. Erste Tatortbesichtigung. Schlafzimmer des Ehepaars Emile und Alexandrine Solar. Auf dem Teppich mehrere Häufchen Erbrochenes. Hast du? Mhm. Auf dem Nachttisch von Monsieur ein angebrochenes Medizinfläschchen mit einer farblosen Flüssigkeit. Fenster geöffnet. Betten zerwühlt. Habe ich was vergessen, Cookie? Glaube nicht, Chef. Gut, dann geh in die Küche und stell dort die Reste aller Speisen und Getränke sicher, die Monsieur und Madame seit gestern zu sich genommen haben. Ja. Ich vernehme derweil den Kammerdiener. Name? De La Halle. Jules. De La Halle, erzählen Sie mir, was hier seit gestern passiert ist. Aber bitte schön der Reihe nach. Eh bien. Ich kam gestern Nachmittag aus der Sommerfrische in diese Stadtwohnung zurück. Madame hatte mich vorausgeschickt, um die Räume zu lüften und durchzuheizen. Da der Kamin aber nicht richtig zog, befahl Madame mir am Abend für den nächsten Tag die entsprechenden Fachleute zu bestellen. Die kamen heute früh gegen 8 Uhr. 8 Uhr? Ja. Monsieur und Madame schliefen noch. Als ich gegen 9 Uhr immer noch nichts im Schlafzimmer riechte, klopfte ich zum ersten Mal an die Tür. Keine Reaktion, nur das Winseln der Hunde. Ich rief Madame Monnier hinzu, die Hausmeisterin, und wir pochten lauter. Das gleiche Ergebnis. Ich ließ die beiden Schornsteinbauer rufen, um die Tür aufzubrechen. Tja, dann sahen wir die Bescherung. Was sahen Sie? Genau, bitte. Zunächst die beiden Hunde. Fanfan kam uns winselnd entgegengekrochen. Pimpin, der kleine Hund, verteidigte bellend seinen Herrn, der regungslos auf dem Fußboden lag. Schließlich sah ich Madame bewegungslos in ihrem Bett. Die Fenster? Waren alle geschlossen. Und wer hat sie geöffnet? Ich, ertrach schlecht und war sehr stickig im Raum. Was haben Sie noch getan? Ich beugte mich über Madame und hatte den Eindruck, dass sie noch lebte. Ich rief Madame Monnier, die Hausmeisterin, ich weiß, nach dem Arzt zu schicken. Dann drehte ich Monsieur auf dem Fußboden behutsam auf den Rücken und sah, dass er tot war, meines Erachtens nach. Mhm. Haben Sie sonst noch etwas angefasst oder getan? Nein. Wir warteten auf den Hausarzt, Dr. Lenormand. Der kam nach etwa 10 Minuten. Ich habe beiden den Puls gefühlt, dann für Madame sofort eine Ambulanz bestellt und bei Monsieur Wiederbelebungsversuche unternommen. Aber selbst die künstliche Beatmung hat nicht mehr geholfen. Und Ihre erste Diagnose, Doktor? Monsieur ist vermutlich erstickt. Madame war kurz davor. Woran? Ohne genauere Untersuchung schwer zu sagen. Dieses Medizinfläschchen auf dem Nachttisch. In dem Etikett nach handelt es sich um chloroformiertes Wasser. Kann man sich damit vergiften? Eigentlich nicht. Höchstens ein Beruhigungs- oder Betäubungsmittel zum besseren Einschlafen. Das kommt auf die Konzentration an. Haben Sie es verordnet? No. Wohin wurde Madame Zola gebracht? Ins Hospital von Dr. Defoe nach Neuilly. Wann wird Madame denn vernehmungsfähig sein, Doktor? Vorerst überhaupt nicht. Oh. Sie hat einen Schock erlitten und scheint schwer traumatisiert. Außerdem hat sie Vergiftungserscheinungen. Können Sie denn etwas Genaueres über die Art dieser Vergiftung sagen? Tja, Kohlenmonoxid würde ich vermuten. Kohlenmonoxid? Ja, das ist ein geruchloses, giftiges Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung kohlenstoffhaltiger Materialien entsteht. Aha. Also möglicherweise auch, wenn ein Kamin nicht richtig zieht. Ja, das könnte sein. Aber da müssen Sie Fachleute fragen. Was ist mit Ihrem Mann? Monsieur Solar, der ist heute Nacht verstorben. Ähnliche Symptome? Anscheinend. Doch das wird erst die Autopsie erweisen. Aber Sie schliefen im selben Raum, ja. Ja, dann möchte ich Sie noch als Arzt dringend bitten, diese Unglücksnacht aus Ihrer Vernehmung von Madame auszuklammern. Zumindest vorerst. Cookie, schick eine kurze Meldung an. Staatsanwalt Vibo. Was soll ich schreiben? dass Monsieur und Madame Solar sich anscheinend vergiftet haben. Möglicherweise durch ein Medikament, weißt du? Beziehungsweise bei einem häuslichen Unglücksfall, der durch einen schlecht ziehenden Kamin, Klammer auf, Kohlenmonoxid, Fragezeichen, Klammer zu, verursacht worden sein könnte. Aber Chef, Monsieur Solar ist ermordet worden. Wie kommst du zu dieser Erkenntnis, Kokü? Es gibt seit dem Dreyfus-Prozess genug Leute, die ihn umbringen wollen. Er hat jede Menge Morddrohungen erhalten. Seinem Verteidiger ist in den Rücken geschossen Woher worden. Woher weißt du das alles? Lesen Sie keine Zeitung, Chef? Du solltest nicht alles glauben, was die linksradikale Presse so schreibt. In der rechtsradikalen steht nichts anderes. Was nur zeigt, dass wir uns aus der Tagespolitik heraushalten sollten. Für uns zählen nur Fakten, Cocu. Weder Vermutungen noch Vorurteile. Verstanden? Hast du dich wieder mit meinem Vater gestritten? Ach, nee, aber dein alter Herr, der nervt halt wieder. Mein Vater wurde doch gerade erst 50. Kannst du mir mal den Rücken schrubben? Gut so? Ja, sehr gut. Du, wenn er nicht mein Chef und künftiger Schwiegervater wäre, würde ich ihn glatt ein reaktionäres Arschloch nennen. Na, vielleicht solltest du dich versetzen lassen. Das werde ich sowieso müssen, wenn wir heiraten. Willst du nicht auch in die Wanne kommen? Ach, deswegen zögerst du unsere Hochzeit immer wieder hinaus? Ich zögere gar nichts hinaus. Aber erst muss ich Solars Mörder fangen. Das ist doch nur ein Vorwand. Ich habe den Topf auf dem Herd. Wieso? Mimi, glaubst du etwa auch, dass Solar durch einen lächerlichen Unfall ums Leben gekommen ist? Dein Vater scheint davon auszugehen. Das ist es ja. Er hat Scheuklappen vor den Augen. Besonders rechts. Meine Familie ist stockkonservativ, das wusstest du doch, oder? Du, privat ist mir das auch völlig egal. Aber im Dienst, da hat er zumindest neutral zu sein. Madame Monnier, wie lange sind Sie schon Concierge in diesem Hause? Seit die Solas diese Wohnung mieteten. Und sind Sie es gerne? Na, seit dem Prozess nimmer. Aber ansonsten kann ich mich nicht beklagen. Ich habe vorrangig mit Madame zu tun. Und Monsieur? Will vor allem... Oh, der wollte vor allem Sarou für seine Schreiberei. Wie war denn das Verhältnis zwischen Monsieur und Madame? Na, darüber steht mir doch kein Urteil zu. Gab es häufiger Streit zwischen den beiden? In letzter Zeit nimmer. Worüber haben Sie vorher gestritten? Sie hatten Eheprobleme? Aber in letzter Zeit nicht mehr. Scheint so. Hatte Monsieur persönliche Feinde? Halb Frankreich. Na, seit dem Prozess um diesen Juden. Damals haben die Nationale sogar vorm Haus randaliert. Steine an die Fassade geworfen. Ich musste die Fensterläden immer geschlossen halten. Trotzdem war ihre Parole noch zu hören. Nieder mit dem Judenfreund, Vaterlandsverräter. Solar, hau ab, nach Italien und nur Schlimmeres. Jeder Gang zum Bäcker wurde ein Spießrutenlauf. Und Madame? Na, die hält sich aus der Politik möglichst heraus. Persönliche oder private Feindschaften? Bei Madame. Also nicht, dass ich wüsste. Wie ist eigentlich Ihr Verhältnis zu Monsieur Gilles? Mir? Wir sind wie ein altes Ehepaar. Wie war sein Verhältnis zu Monsieur? Er war sein Kammerdiener. De La Halle, schildern Sie mir bitte noch einmal all jene Vorgänge en Detail, die mit Ihrem Schlafzimmerkamin zu tun hatten, der angeblich nicht richtig zog. Wieso? Was angeblich? Ja, weil die Ärzte als vermutliche Todesursache von Monsieur eine Kohlenmonoxidvergiftung identifiziert haben, die eigentlich nur von diesem schlecht ziehenden Kamin herrühren kann. Was wollen Sie damit sagen? Dass ich... Niemand beschuldigt Sie, diese Vergiftung absichtlich herbeigeführt zu haben. Also, das war so. Als ich vorgestern Nachmittag hier eintraf, machte ich im Schlafzimmerkamin Feuer an. Aber es wollte und wollte nicht richtig brennen. Daraufhin habe ich das Abzugsgitter überprüft und festgestellt, dass die Lamellen mit Staub und Ruß verstopft waren. Ich habe das Gitter gründlich gereinigt. Und da habe ich mich gewundert. Warum? Weil ich doch am Anfang des Sommers, bevor wir über das Land gezogen sind, sozusagen ein Probefeuer im Kamin gemacht hatte, um mich zu versichern, dass er bei unserer Rückkehr ziehen würde, genau wie sich das gehört. Und, haben Sie eine Erklärung für diese Verstopfung des Abzuggitters? Im Grunde nicht. Hm. Und was taten Sie mit den Resten des Feuers, die nicht recht brennen wollten? Da die Eierbriketts nur noch am Schwelen waren, habe ich die Kaminschürze draufgelegt, um das Feuer quasi absterben zu lassen. Aber Sie können nicht definitiv sagen, dass das auch geschehen ist, bevor Ihre Herrschaften zu Bett gingen. Nein, das kann ich nicht. De La Halle, wie würden Sie Ihr persönliches Verhältnis zu Ihrem Dienstherrn beschreiben? Ja, was wollen Sie denn hören, Herr Kommissar? Dass Sie mir helfen, den Tod Ihres Patrons aufzuklären. Gibt da was aufzuklären, Herr Kommissar? Das wissen wir noch nicht so genau, De La Halle. Wie war denn die Stimmung von Monsieur vorgestern Abend? Gut. Er wollte am nächsten Tag mit seinem neuen Roman anfangen. Mhm. Und die von Madame? Ebenfalls. Blendend. Wissen Sie, hier in der Stadt hatte sie den ganzen Winter über ihren Gatten für sich allein. Wie war eigentlich das Verhältnis von Madame Monnier zu Monsieur? Madame Monnier? Ja, das ist eine sehr resolute Person, möchte ich mal sagen. Und wie kommen Sie mit ihr aus? Gut, was denn sonst? Herr Staatsanwalt. Ich habe gerade mit dem Justizminister gesprochen. Er ist sehr beunruhigt. Weshalb? Wegen der politischen Lage. Sie wissen, seit seiner Einmischung in den Dreyfus-Prozess steht Monsieur Zola im Brennpunkt der nationalen Auseinandersetzungen. Ich sehe bisher keinen politischen Hintergrund für seinen Tod. Ihr Wort in Gottes Ohr. Was denken Sie? Nach unseren neuesten Erkenntnissen glaube ich, dass wir uns auf diese Kohlenmonoxidvergiftung durch die Abgase des nicht funktionierenden Kamins konzentrieren sollten. Also ein tragischer Unglücksfall? Es scheint so, ja. Wegen der Prominenz des Verstorbenen habe ich beim Polizeipräsidenten die Hinzuziehung von Fachleuten beantragt. Sehr gut. Was für Experten brauchen Sie? Voraussichtlich einen Chemiker, einen Architekten, naja, und dann die Fachleute für Kamine und Schornsteinbau. Diese Kommission ist hiermit genehmigt. Danke, Herr Staatsanwalt. Aber sorgen Sie dafür, dass deren Ergebnisse vorerst intern bleiben und zunächst auf meinem Schreibtisch landen. Haben Sie mich verstanden, Kommissar Joubert? Selbstverständlich, Herr Staatsanwalt. Einige der gestrigen Zeitungen schreiben von Selbstmord, andere von einer Familientragödie, dass Monsieur sich infolge eines Familiendramas umgebracht habe. Wir werden dies natürlich in unsere Überlegungen mit einbeziehen. Eine dieser Gazetten geht sogar so weit, über eine Vergiftung durch seine Frau zu spekulieren. Gibt es da irgendwelche Indizien dafür? Bisher noch nicht, nein. Ein auf dem Nachttisch gefundenes Medizinfläschchen wird noch untersucht. Aber Sie wissen, dass Monsieur in einer Art Ménage à trois lebte. Ja, ich habe von dieser Dreiecksbeziehung gehört. Ich will momentan auch nichts ausschließen. Na, dann ermitteln Sie. Ja. Aber diskret. Wenn es im privaten und familiären Bereich bleibt, haben Sie freie Hand. Und wenn nicht? Informieren Sie mich sofort. Übrigens wird der Justizminister Richter Bossuyer zum Untersuchungsrichter bestellt. Oh. Sie kennen den Herrn? Nur vom Hörensagen. Na, dann werden Sie ihn bald kennenlernen. Staatsanwalt Vibeau hat mich gebeten, zunächst ausschließlich ihm zu berichten. Papalapap. Ab sofort sind Sie mir unterstellt. Wenn Sie das dann bitte mit Monsieur Vibeau abstimmen würden, Herr Untersuchungsrichter. Werde ich, mein Lieber, werde ich. Mich interessiert nur eins. War diese Kohlenvergiftung ein bedauerlicher häuslicher Unfall? Oder gehen Sie von Fremdverschulden aus? Darüber kann ich noch nichts sagen. In welche Richtung ermitteln Sie? Selbstverständlich in alle, Herr Untersuchungsrichter. Selbstverständlich. Ich will Sie natürlich nicht drängen, Kommissar, aber der Justizminister erwartet baldige Ergebnisse. Ja. Wir tun, was wir können, Monsieur. Gut. Und, was sagt unser neuer Untersuchungsrichter? Er möchte rasche Ergebnisse. Und genau wie unser Herr Staatsanwalt, möglichst einen häuslichen Unfall. Und nichts Politisches. Darauf werden Sie doch nicht eingehen, Chef. Wir werden sehen. Kümmer du dich bitte zunächst um das Vorleben und das Umfeld des Kammerdieners und dieser Hausmeisterin. Auch das Politische, meinetwegen. Haben Sie einen konkreten Verdacht? Nein, noch nicht. Aber wenn jemand an diesem Kamin herummanipuliert haben sollte, hatten diese beiden die beste Möglichkeit dazu. Werden Sie auch Madame Solar nach der Todesnacht befragen? Wie lange muss Madame denn noch in der Klinik bleiben? Ach, sie ist gestern entlassen worden. Dann kann ich ja die Samthandschuhe eigentlich ausziehen. Allerdings, ich bin mir da nicht so sicher, ob das etwas bringt. Wieso nicht? Naja, was nützt uns ein einseitiger Bericht von nächtlichen Vorkommnissen in einem Schlafzimmer, wenn die einzigen Zeugen zwei Hunde waren? Halten Sie denn eine Tatbeteiligung von Madame überhaupt für möglich? Möglich ist alles. Schließlich kann man chloroformiertes Wasser in entsprechender Konzentration auch als eine Art Betäubungsmittel verwenden. Sie meinen, Madame könnte ihren Gatten mit dem Schlafmittel zunächst betäubt und ihm dann mit dem Kohlenmonoxid den Rest gegeben haben? Dagegen spricht, dass dieses Gas fast auch sie umgebracht hätte. Und wenn Monsieur der aktive Teil war? Okay. In diesem Fall hätte er wohl 100 Möglichkeiten gefunden, die einfacher und sicherer funktioniert hätten. Dann haben wir für die Mordvariante also bisher 3 Hauptverdächtige. Den Kammerdiener, die Concierge und die Ehefrau. Kuschpampa. Keine Angst, Kommissar, dir tut keinem was. Muss es wirklich heute sein? Sie sehen doch, dass ich mich auf die Beerdigung vorbereite. Es tut mir leid, Madame, aber ich habe schon lange genug gewartet. Also gut. Was wollen Sie wissen? Zunächst einmal, ob es jemanden gibt, der Ihnen oder Ihrem Gatten nach dem Leben trachtet. Morddrohungen bekam Emil jede Woche. Aber wir haben sie schon nicht mehr ernst genommen. Sie meinen politisch motivierte? Wegen des Engagements Ihres Gatten in der... Ach, übrigens, war das nicht Monsieur Dreyfus, der mir gerade auf der Treppe entgegenkam? Ja. Ich musste ihn bitten, morgen nicht zur Beerdigung zu erscheinen. Es werden sonst Ausschreitungen befürchtet, die... Ach, ich habe einfach genug von derartigen Skandalen. Ich verstehe. Ja, Ihr Gatte war ein sehr streitbarer Mann, Madame. Ja. Emil besaß das seltene Talent, sich selbst seine besten Freunde zu Feinden zu machen. An wen denken Sie da, Madame? Seine Malerfreunde, diese Impressionisten. Selbst mit seinem Jugendfreund Cézanne hat er sich überworfen. Und dann seine sogenannten Schriftstellerkollegen, von den Kritikern ganz zu schweigen. Als was hat man Emil nicht alles beschimpft? Als perversen Erotomanen, naturalistischen Schmutzfinken, Pornoschreiber, Totengräber alles Schönen, Wahren und Guten, der mit Lust und Wonne in Schmutz und Dreck herumwühlte. Meine Frage nach möglichen Feinden zielte auch auf Sie persönlich, Madame. Ruhig, Pampa. Ob mich jemand... No. Wer sollte? Ich habe noch niemandem etwas zuleide getan. Und wie ist Ihr Verhältnis zu Madame Rosereau? Ah, das meinen Sie? No. No, das glaube ich nicht. Am Anfang hatten wir gewisse Schwierigkeiten miteinander. Ich sicher mehr als Sie. Damals hätte ich Sie umbringen können. Heute habe ich mich, wie sagt man so schön, mit den Verhältnissen arrangiert. Schließlich hatte ich 14 Jahre Zeit dazu. Außerdem liebt sie Emil, sie würde nie etwas gegen mich unternehmen, was auch den Vater ihrer Kinder in Gefahr bringen könnte. Ich überlege sogar, ob ich die beiden nicht adoptieren sollte, dann würden sie wenigstens den Namen ihres Vaters tragen. So, so, aha. Sagen Sie, Madame, würde es Ihnen etwas ausmachen, mir noch einmal ganz kurz die Vorgänge in Ihrem Schlafzimmer zu schildern, bei denen hier... Sie meinen von seiner Todesnacht? Ja. Ich verstehe, dass es Ihnen schwerfällt, sich diese Details noch einmal zu vergegenwärtigen. Tja, wenn es sein muss. Bitte. Soweit ich mich erinnere, bin ich mitten in der Nacht mit unerträglichen Kopfschmerzen und Magenkrämpfen aufgewacht und habe Emil neben mir merkwürdig röcheln hören. Ich dachte wieder seine Albträume und habe ihn geweckt. Auch ihm war übel, aber er meinte, vielleicht hätten wir wie die Hunde etwas Falsches oder Verdorbenes gegessen. Ich wollte nach Jules läuten, aber Emil wollte ihn nicht wecken und ging das Fenster öffnen. Dabei ist er offenbar gestürzt und ohnmächtig liegen geblieben. Ich wollte ihm helfen, aber bevor ich aus dem Bett kam, wurde mir wieder schwindelig und dann habe ich anscheinend auch das Bewusstsein verloren. Sie sprachen von Albträumen, Madame? Ja, bereits die Nächte zuvor in Medan ist Emil immer wieder schweißgebadet aufgewacht, weil er geträumt hatte, sich in einem Feuerofen zu befinden und dort elendiglich umzukommen. Das ist ja merkwürdig, oder? Ich meine, es ist wie eine Art Vorsehung. Vielleicht. Aber Emil hatte des Öfteren Angstträume, in denen er grausame Todesszenen, mit denen er seine Romanhelden sterben ließ, vorher sozusagen selbst durchlitt. Haben Sie denn von diesem letzten Albtraum jemandem erzählt? Was wollen Sie noch von mir, Kommissar? Kuss, Papa! Interessiert es Sie gar nicht, ob Ihr Gatte eventuell... Er ist tot, Kommissar. Und das reicht Ihnen? Ich will nur noch eins, Kommissar. Meine Ruhe. Nicht mehr durch die Presse gezerrt werden, nicht auf der Straße beschimpft und bespuckt, nicht mehr verleumdet und gedemütigt werden. Nur meinen Frieden. Ist es zu viel verlangt, Kommissar? Apropos Frieden, Madame. Würden Sie Ihr Eheleben in der letzten Zeit als friedlich und zufriedenstellend bezeichnen? Auch wenn das über das Fassungsvermögen mancher Leute gehen mag. Genau so war es. Friedlich und zufriedenstellend. Und zwar für beide Seiten. Dann nur noch eine Frage, Madame. Gab es in der letzten Zeit irgendwelche Probleme mit Ihrem Dienstpersonal? Sie meinen mit Jules oder Madame Monnier? Mhm. No. Die beiden sind schon lange in unseren Diensten und gehören gewissermaßen zur Familie. Madame hat Sie also überzeugt, Chef? Das kann man so nicht sagen. Aber irgendwie scheinen die Hunde mehr unter dem Tod ihres Herrchens zu leiden als die Ehefrau. Und wenn ich mir vorstelle, dass die beiden Damen den ganzen Sommer über sozusagen in Sichtweite voneinander lebten, die Ehefrau mit ansieht, wie ihr Mann mit seiner Maitresse und den beiden unehelichen Kindern im Garten herumtollt, während die Geliebte da erträgt, dass ihr Liebhaber jeden Abend wieder in das Ehebett seiner Gattin zurückkehrt. Also ich weiß nicht. Auf der anderen Seite stimmt Ihre Schilderung der Todesnacht weitgehend mit unseren Erkenntnissen überein. Tja, und ich habe das Madame eigentlich heute alles abgenommen. Was hast du denn über die Dienstboten herausgefunden? Bisher nicht viel. Der Kammerdiener ist seit 1896 bei Monsieur, stammt aus der Bretagne. Über sein dortiges Vorleben ist so gut wie gar nichts bekannt. Seit 6 Jahren erst? Mhm. Und die Concierge hat sich einer Nachbarin gegenüber damit gebrüstet, noch nicht eine einzige Zeile aus den 20 dicken Romanen ihres Arbeitgebers gelesen zu haben. Aus moralischen Gründen. Außerdem scheint sie das außereheliche Verhältnis von Monsieur viel strenger zu beurteilen als Madame selbst. Über ihre politischen Ansichten divergieren die Auskünfte. Bleib an beiden dran, Coquille. Ja. Ach ja, und dann finde heraus, was diese 2 Schornsteinarbeiter zwischen 8 und 9 Uhr getrieben haben, bevor man sich entschloss, die Schlafzimmertür aufzubrechen. Mach ich. Was hat eigentlich diese Expertenkommission bisher herausgefunden? Die Zwischenberichte landen zunächst immer beim Staatsanwalt und Untersuchungsrichter. Ach, und Sie informiert man nicht? Doch, scheibchenweise. Hm. Soll ich mal privat mit diesen Fachleuten reden? Oh, ich kann dich nicht daran hindern, Coquille. Tout le monde est une drôle de personne. Et tout le monde a l'âme en mêlée. Tout le monde a de l'enfance qui résonne. Au fond d'une heure oubliée. Au fond d'une heure oubliée. Sagen Sie mal, Lieber, Sie arbeiten schon länger mit diesem Joubert zusammen? Oui. Er ist einer unserer fähigsten Kommissare. Und politisch? National. Eher konservativ, würde ich sagen. Also vertrauenswürdig. Ja, durchaus. Jedenfalls loyal. Und immer korrekt. Zumindest fachlich. Nur manchmal geht seine Gerechtigkeitssucht mit ihm durch. Dann gibt er den sturen Hund. Hunde kann man dressieren. Das hindert sie nicht, manchmal den Falschen zu beißen. Dann müssen wir ihm rechtzeitig die Leine anlegen oder gar einen Maulkorb. Ich glaube nicht, dass dies schon notwendig ist. Wir sollten ihm eher die richtigen Wurststücke vor die Nase halten. Will sagen? Es muss doch bereits genügend Akten über Solar woanders geben. Sie meinen im Innenministerium? Na, die vom Kriegsministerium dürften sich auch für den Mann interessiert haben, der ihn so viel Scherereien bereitet hat. Teilen wir uns die Arbeit. Ich würde das Kriegsministerium übernehmen. D'accord. Wie siehst du denn aus, Cookie? War das meine Tochter? Leider nicht, Chef. Ein Polizeisäbel. Mein Andenken an die gestrige Beerdigung. Was musstest du da auch hingehen? Das war ich Monsieur Solar schuldig. Es waren unglaublich viele Menschen da. Ja, deine Presse spricht von 50.000. Mindestens. Und mittendrin natürlich die unvermeidlichen Rechtsnationalen. Mit ihren antijüdischen Provokationen. Ja, natürlich. Aber die zur Aufsicht abgeordneten Polizisten beriefen sich darauf, dass das eine angemeldete Demonstration war. Aha. Eine Unverschämtheit. Ein Polizeihauptmann drängte mich weg. Die Situation eskalierte und das Ergebnis, naja, das sehen Sie hier vor sich. Hm. Aber als Entschädigung hat Anatole France in seiner Grabrede Solar das Gewissen der Menschheit genannt. Mhm. Und ein Vertreter der Bergarbeitergewerkschaft sprach von ihm als einem unbeugsamen Kämpfer für Wahrheit und Gerechtigkeit. So sollen ja auch seine letzten beiden Romane heißen. Das ist etwas pathetisch, oder? Aber nicht falsch. Weiß Mimi eigentlich, wo du dich rumtreibst? Wir waren zusammen dort. Ist sie auf? Nein, keine Angst. Sie hat nichts abbekommen. Also deiner Karriere dürfte das nicht gerade förderlich sein, Cocu. Da scheiße ich drauf, Chef. Na schön, das ist deine Privatsache. Wie steht es denn mit deinen dienstlichen Aufgaben? Also, erstens, die toxikologische Untersuchung hat ergeben, dass in den 50 Kubikzentimetern Blut von Monsieur eine sehr bemerkenswerte Menge Oxid vom Kohlenstoff enthalten war. Aha. Andere Gifte wurden in seinem Körper nicht gefunden. In dem angebrochenen Medizinfläschchen war tatsächlich nur chloroformiertes Wasser in einer Konzentration, die lediglich als Einschlafhilfe taugte. Auch keine anderen Verletzungen, die auf Fremdeinwirkungen hinweisen könnten? Nein, nur die Blessuren, die sich Monsieur offenbar bei seinem Sturz selbst zugezogen hat. Zum Kamin schon was Neues? Ja, die Eierbriketts waren von der schlechtesten Qualität. Sie schwelten mehr, als sie brannten. Dennoch sind die Chemiker bei ihren nachgestellten Versuchen zu der Ansicht gelangt, dass selbst bei einer starken Verschmutzung des Abzugs die Konzentration des Gases am Fußboden nicht ausgereicht hätte, um einen Mann von Solars Konstitution zu töten. Bei den Tierversuchen haben selbst alle Meerschweinchen überlebt. Und von den drei Vögeln sind nur zwei gestorben. Die beiden Hunde haben ja auch überlebt. Was mich übrigens immer gewundert hat. Und wie erklären Sie sich das, Chef? Theoretisch könnten Sie, vielleicht weil Sie durch Ihre gute Nase das gefährliche Gas irgendwie gerochen haben, auf eine höhere Position, etwa auf den Tisch, geflüchtet sein. Ja, Madame hat ja offenbar nur überlebt, weil sie in ihrem Bett höher lag als Monsieur auf dem Fußboden. Mhm. Aber wenn die Chemiker sagen, dass die Gaskonzentration am Fußboden nicht ausgereicht habe und wir eine direkte Fremdeinwirkung auf Monsieur ausschließen können, bleiben eigentlich nur der Kamin und der Schornstein? Da sind sich die Experten nicht einig. Sie haben zwar eine anormale, überdimensionierte Rußmenge in Schornstein und Kaminabzug festgestellt, ja, und die könnte sich durch die Witterungseinflüsse wie Regen und Wind sowie durch die Erschütterung des Hauses durch den Straßenverkehr sogar zu einer natürlichen Verstopfung bzw. Verkorkung verdichtet haben, ja, was teilweise offensichtlich auch geschehen ist. Ach. Aber ob dieser Pfropfen wirklich rein natürlichen Ursprungs ist, könnte nur eine Öffnung des Schornsteins in seiner ganzen Länge erweisen. Ach, du lieber Gott. Mhm. Eventuell hätte man das auch an irgendwelchen Ablagerungen oder Spuren auf dem verschmutzten Abzugsgitter des Kamins erkennen können. Aber das hat der Kammerdiener ja dummerweise gründlich gesäubert, als er aus dem Urlaub zurückkam. Warum dummerweise, Kuki? Vielleicht hat er das auch mit Absicht getan. Hat dir mein Auftritt gefallen? Mir riecht Rebecca. Und warum ziehst du denn so ein Gesicht? Naja, ich habe gehört, du warst auch auf dieser Beerdigung. Ich wollte Kokün nicht alleine gehen lassen. Ja, das ist schon klar. Sag mal, willst du diesen Filou tatsächlich heiraten? Du hältst es doch auch schon Jahre mit ihm aus. Ich bin aber nicht seine Ehefrau, sondern sein Chef. Wer meinst du, wird der Chef in unserer künftigen Familie sein? Ich hoffe, du weißt, was du tust, Mimi. Ich liebe ihn, Papa. Ja, das ist ja das Schlimme. Garçon, noch zwei Gläschen Champagner, bitte. Yes, sir, Monsieur. Außerdem bin ich immer noch verrückt nach ihm. Ja, aber deshalb musst du ihn doch nicht gleich heiraten. Das sind ja ganz neue Töne bei dir. Ja. Ich mache mir eben Sorgen. Meine einzige Tochter. Das musst du nicht. Ich werde ihn mir schon zurechtstutzen, meinen Kokü. Und haben Sie etwas gefunden? So Brauchbares jedenfalls nicht. Seit ich dieses Dossier gelesen habe, wundert mich unser Desaster in der Dreyfus-Affäre nicht mehr. Ich frage mich schon lange, wofür diese vielen Geheimdienste ihr Geld bekommen. In meinen Akten war übrigens eine hübsche Indiskretion bemerkt, die Edmond de Goncourt von einem feuchtfröhlichen Restaurantbesuch im Jahr 74 berichtet hat. Passen Sie auf, dabei soll Zola in Gegenwart von Flaubert und Turgenev gestanden haben, dass er keinerlei Moralgefühl besitze, mit den Frauen seiner besten Freunde geschlafen habe und manchmal von dem Verlangen heimgesucht werde, mit einem ganz jungen Mädchen zwischen Kindheit und Pubertät ins Bett zu gehen. Also kurz, sein verkorkster Sexus verschafft sich Ersatzbefriedigung in der Literatur. Nicht nur, wie seine Affäre mit Madame Roseron zeigt. Übrigens, dass er sich seiner Haftstrafe wegen Beleidigung der Armee im Dreyfus-Prozess durch die Flucht ins Londoner Exil entzog, müsste ihm doch eigentlich noch mehr Feinde eingebracht haben. Ja, das schon. Jedenfalls in den nationalen Kreisen. Aber Attentate haben eben immer nur die Anarchisten zustande gebracht. Ja, leider. Armes Frankreich. Ja. Nur Dilettanten und Amateure. Prost. Apropos, was halten Sie eigentlich von dieser ganzen Schornsteingeschichte? Um ehrlich zu sein, fällt mir dazu nur etwas Seisches ein. Was, wenn ich Karikaturist wäre? Ja, das wird als Fallsymbol Rauch und ein Feuerspein wie ein kleiner Vulkan. Oh, sie ist sauer. Wenn ich so etwas im Figaro sehen sollte, werde ich wohl oder übel eine kleine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen sie in Gang setzen müssen. Also ich kopuliere... Was? Ich kooperiere nicht mit der Presse. Das wollte ich Ihnen auch geraten. Jetzt mal nein, im Ernst. Ich denke, wir sollten Joubert auf diese Madame Rousseau einsetzen. Ich habe ihn schon angefüttert. Wenn Sie ihn dann bitte noch scharf machen. Sehr gerne. Da wird er zwar auch nichts finden, aber dann sucht er wenigstens nicht in den falschen Fettnäpfchen. Schön haben Sie es hier. Ja, besonders im Sommer. Emil hat das Haus ausgesucht. Ja. Bei klarem Wetter kann man mit einem Fernglas bis in sein Arbeitszimmer blicken, oder? Und er konnte die Kinder im Garten sehen. Mhm. Und im Winter? Schon etwas einsam hier. Tja, ich frage mich sowieso, wie Sie jedes Jahr den Abschied und die Trennung verkraftet haben. Er kam ja im Frühling wieder. Ja. Nun nicht mehr. Nein. Nun nicht mehr. Wissen Sie, Kommissar, ich war 16, als ich ihm hier zum ersten Mal begegnet bin. Mit 19 hat mich Madame Alexandrine dann als Hilfe zum Nähen und Flicken angestellt. Emil wirkte bereits wie ein alter Mann, dicklich und krank. Je näher wir uns kamen, umso jünger und schlanker wurde er. Wir machten lange Spaziergänge, auf denen er mich zu fotografieren begann. Die Kamera war seine Leidenschaft. Während der Arbeit an seinem Eisenbahnroman mietete er mir eine kleine Wohnung in Paris. Ach. Ja, schließlich wurde ich mit Denise schwanger und 2 Jahre später kam Jacques auf die Welt. Erst da erfuhr seine Frau durch einen anonymen Brief von unserem Verhältnis. Sie war selbst kinderlos tödlich verletzt, schrie wie ein Tier und wollte sich scheiden lassen. Mhm. Emil bekam Angst, sie würde verrückt. Da er ihr das Schlimmste zutraute, ließ er mich und die Kinder durch einen Freund in Sicherheit bringen. Und das hat sie ihnen alles verziehen? Emil kümmerte sich rührend um sie. Er reiste mit ihr, ließ keinen Zweifel, dass sie Madame Solar sei und bleiben werde. Und die Zeit heilt alle Wunden, Kommissar. Aha, da sind Sie sich sicher. Was meinen Sie? Es ist also in diesem Sommer, auch kurz vor dem Abschied, nicht etwas vorgefallen, was alte Wunden wieder aufgerissen haben könnte. Wenn da irgendwas wäre, hätte sie mich umgebracht. Und Sie? Glauben Sie wirklich, ich würde den Vater meiner Kinder... Ich liebe... Ich habe Emil geliebt. Wissen Sie, wie viele Morde aus Liebe begangen werden? Wie ist er? Vermutlich ist er durch die Abgase seines verstopften Kamins vergiftet worden. Und den soll ich verstopft haben. Ich war seit Monaten nicht in Paris. Derartige Dinge kann man auch in Auftrag geben. Ja, allerdings, Feinde hatte Emil zu Genüge. Wen meinen Sie? Na, alle diese Antidreyfusianer. Mein erster Impuls war, jetzt haben sie sich doch noch gerecht. Tja. Ich bedauere, Madame, aber bisher gibt es dafür keinerlei Anhaltspunkte. Sind Sie sicher? Ziemlich. Hat man Sie eigentlich nie belästigt oder bedroht? Wir leben hier sehr abgeschieden. Sozusagen außerhalb der Welt. Ein einziges Mal, als Denise ihren 8. Geburtstag feierte, da schickte ihr ein feinsinniger Patriot einen Briefumschlag, der nur ein Bild ihres Vaters mit ausgestochenen Augen enthielt. Und wo sind die Kinder jetzt? Mit meiner Schwester in Paris. Sie sollen in Ruhe von ihrem Vater Abschied nehmen. Außerdem wollen sie Madame Solar ihr Beileid aussprechen. Sagen Sie, wie war eigentlich das Verhältnis von Monsieur zu seinem Dienstpersonal? Ich kann mich nicht erinnern, dass er je etwas Negatives über Jules oder Madame Monnier geäußert hat. Ich verstehe ja, dass Ihnen meine Fragen auf die Nerven gehen, Madame, aber letztendlich muss ich jede Möglichkeit prüfen. Deshalb nochmal andersherum. In welcher seelischen Verfassung ist Monsieur dieses Jahr nach Hause gefahren? Er hatte Kraft getankt, fühlte sich gut erholt, war voller Ideen und Schaffensdrang, hoffte den Winter über seinen neuen Roman so weit zu bringen, dass er im Frühling wieder frei für uns war. Und der Abschied von den Kindern ist ihm nicht schwer gefallen, hat ihn nicht belastet? Wissen Sie, Emil konnte gut abschalten. Der Winter gehörte ganz seiner Arbeit und der Sommer uns. Und darauf freute er sich schon, wenn er hier wegfuhr. Also, Sie schließen die Möglichkeit einer Depression oder eines Selbstmordes aus? Emil und Selbstmord. Früher vielleicht, aber jetzt völlig absurd. Schon wegen der Kinder. Er liebte sie abgöttisch. Er wollte sie aufwachsen sehen. Darauf hätte er nie verzichtet. Und dann sein neuer Roman. Er gehörte zu einer Tetralogie. Emil hasste Fragmente. Er wäre durch die Hölle gegangen, um sein Werk zu vollenden. Sie hatten recht, Chef. In der Stunde zwischen 8 und 9 hat Madame Monnier einen der beiden Kaminarbeiter auch auf das Dach geschickt, um sich den Schornstein mal von oben anzuschauen. Ach, sieh an. Ja und? Der Mann behauptet, da wäre alles in Ordnung gewesen. Aber ich glaube ihm nicht so richtig. Weshalb? Na, beweisen kann ich nichts. Das ist nur so ein Bauchgefühl. Das reicht nicht, Cocu. Ich weiß, Chef. Aber gehen wir mal von folgender Hypothese aus. Nur spaßeshalber. Dieser Kaminbauer war doch irgendwie beteiligt. Hatte den Schornstein vorher absichtlich verstopft und am fraglichen Morgen diesen Pfropfen wieder entfernt, fachgerecht natürlich. Wer sollte ihm da auf die Schliche kommen? Das ist reine Spekulation, Cocu. Aber die einzig mögliche Erklärung dafür, dass die Gaskonzentration im Schlafzimmer so hoch war, dass sie Monsieur Solar töten konnte. Weißt du, was das bedeuten würde, Cocu? Klar. Dass wir auch über eine mögliche Tatbeteiligung von Madame Monnier bzw. des Kammerdieners völlig neu nachdenken müssten. Ja. Allerdings macht es nur Sinn, wenn wir einen konkreten Beleg für deine Hypothese finden sollten. Dann lassen Sie mich danach suchen. Bitte, Chef. Also gut. Dann steige mit einem dieser Kaminexperten nochmal aufs Dach. Und wenn von da aus wirklich jemand den Schornstein manipuliert haben sollte, müssen davon irgendwelche Spuren oder Indizien zurückgeblieben sein. Die man bisher nur nicht gefunden hat, weil niemand gezielt danach suchte. Schwarz nicht rum, Cocu, unternimm was. Danke, Chef. Ich bin schon unterwegs. Ich denke, wir können die Ermittlungen damit beenden, Joubert. Ja, aber... Die Expertenkommission hat ihre Untersuchungen auch abgeschlossen. Aber die Ergebnisse sind doch noch nicht ganz eindeutig. Laufen letztendlich aber auf die Unfallvariante hinaus. Dennoch kann eine Fremdeinwirkung noch nicht völlig ausgeschlossen werden. Und wer, bitteschön, soll dieser Fremde gewesen sein? Das wissen wir noch nicht. Na bitte, der große Unbekannte, wie? Machen Sie sich doch nicht lächerlich, Kommissar. Dennoch besteht theoretisch die Möglichkeit, dass jemand zum Beispiel den Schornstein vom Dach aus absichtlich verschlossen haben könnte. Und wer hat ihn dann wieder geöffnet? Der zweite große Unbekannte. Ist diese Theorie auf Ihrem Mist gewachsen, Kommissar? Ich habe Sie bisher für einen ernstzunehmenden Kriminalisten gehalten. Mein Assistent... Den pfeifen Sie bitte zurück. Die Untersuchung ist abgeschlossen. Aber mein Assistent ist der Ansicht... Ihr Assistent... ist Jude, nicht wahr? Da müssen Sie falsch informiert worden sein, Herr Untersuchungsrichter. Zumindest unterhält er enge Kontakte zu linksradikalen Kreisen. Das glaube ich nicht. Bei derartigen Dingen kommt es nicht auf Ihren Glauben an, sondern allein auf unser Wissen, Joubert. Oder machen Sie gewisse persönliche Beziehungen blind dafür, Kommissar? Natürlich nicht, Herr Untersuchungsrichter. Ich war bislang nur vorrangig damit beschäftigt, mein ganzes Augenmerk auf die Todesumstände von Monsieur Solar zu richten. Der Justizminister lässt Ihnen dafür auch durch mich seinen ganz persönlichen Dank aussprechen und wird Sie unter uns bei der nächsten Beförderungsmöglichkeit nicht vergessen. Da scheiße ich drauf, Chef. Darauf kann ich verzichten, Herr Untersuchungsrichter. Wie Sie wollen, Kommissar. Ich erkläre Ihnen jedenfalls offiziell, dass die Ermittlungen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft hiermit eingestellt sind. Die Akte Solar ist geschlossen. Das kann doch nicht wahr sein, Chef. Haben Sie nicht protestiert? Doch, aber vergeblich. Chef, Dafür hat der Herr Untersuchungsrichter versucht, dich als Juden und Linksradikalen zu denunzieren. Dieses Schwein. Ich bin morgen früh noch mal mit dem Kaminexperten verabredet. Du wirst diese Verabredung absagen, Kokö. Werde ich nicht. Dann werde ich es tun. Dann quittiere ich den Dienst auf der Stelle. Ich denke, du willst meine Tochter heiraten, Kokö. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Wie willst du meine Tochter ernähren, hä? Mimi wird bald auf eigenen Beinen stehen. Als Tingeltangelsängerin. Was haben Sie gegen ein gutes Chanson, Chef? Es macht nicht satt. Wir werden schon irgendwie durchkommen, Schwiegerpapa. Ihr seid verrückt. Alle beide. Fast ein ganzes Jahrhundert später empfängt die Chefredakteurin der Pariser Zeitschrift Libération den renommierten Journalisten Jean Bedel. Aber bitte kurz, Jean, ich habe nicht sehr viel Zeit. Es geht noch mal um den Tod von Emile Zola, Madame. Schon wieder? Aber Ihr altes Steckenpferd, ich weiß. Ja, ja, als junger Reporter habe ich hier im März 1953 den Brief eines pensionierten Apothekers namens Pierre Aquin auf den Schreibtisch bekommen. Na, Ihr Gedächtnis möchte ich haben. Oui, ich habe ihn noch mal aus Ihrem Archiv heraussuchen lassen. Darin berichtet dieser Apotheker, was ihm ein befreundeter Kaminbauer kurz vor seinem Tode im Jahre 1928 gebeichtet hatte. Hier, da. Waren im September 1902 mit Dacharbeiten auf einem Nachbarhaus von Zola beschäftigt. Alle meine Kameraden haben damals darauf gebrannt, diesem Judenfreund endlich das Maul zu stopfen. Als wir erfuhren, dass er in seiner Stadtwohnung zurückerwartet wurde, haben wir seinen Schornstein zugegipst, um ihn auszuräuchern. Am frühen Morgen darauf haben wir die Plombe einfach wieder entfernt. Ja, und hier zum Schluss. Mein Freund wollte mit diesem Geständnis sein Gewissen erleichtern. Ich habe ihm aber versprechen müssen, seinen Namen nicht zu verraten. Eine der üblichen anonymen Denunziationen, mit denen sich jemand interessant machen wollte. Ich glaube, so einfach können wir das nicht mehr vom Tisch wischen, Madame. Und warum nicht? Kollegen haben inzwischen weiter recherchiert. Und ich konnte 1978 endlich diesen Kaminbauer, der das Mordgeständnis abgegeben haben soll, als einen Ofensetzer namens Charles-Henri Buron-Foss identifizieren, der tatsächlich 1930 verstorben war. Macht das beide glaubwürdiger? Weitere Nachforschungen haben ergeben, dass dieser Buron-Foss Anfang des Jahrhunderts ein militanter Mitstreiter von notorischen Antisemiten und Rechtsextremisten, ein Mitglied der nationalistischen Liga der Patrioten gewesen war. Dass seine Firma nach Zolas Tod zum offiziellen Lieferanten des Kriegsministeriums aufstieg. Dass er schon 1916 wieder vom Kriegsdienst freigestellt wurde. Alles vage Indizien, aber kein Beweis, oder? Schon. Aber nun hat Alain Paget, einer unserer führenden Zola-Experten, herausgefunden, dass sich dieser Buron-Foss wenige Monate nach Zolas Tod in Wählerlisten seines Arrondissements mit den Vornamen Charles-Henri Émile hat eintragen lassen. Den Vornamen Emil aber davor nie geführt und auch nie besessen hat. Sie meinen, er wollte sich mit diesem dritten erfundenen Vornamen als eine Art Keinsmal selbst zeichnen? Oder sich damit selber heimlich einen Orden verleihen. Ich werde über all das ein Buch veröffentlichen, könnte Ihnen aber vorher einen Artikel anbieten. Haben Sie diese Wählerliste gesehen? Hier ist eine Kopie. Bon, dann denke ich, dass wir das Monsieur Zola schuldig sind. Zolas Schornstein. Kriminalhörspiel von Christoph Prochnow. Sie hörten Jürg Löw als Kommissar Joubert, Matti Krause als sein Assistent Cocu, Hanna Plass als seine Freundin Mimi und Bernhard Bayer, Norbert Beilharz, Hubertus Gerzen, Lilith Hessle, Susanne Heidenreich, Gabriele Hintermeier, Horst Kotterba, Astrid Meierfeld, Elmar Roloff, Andreas Rupniak, Michael Stiller, Reinhold Weiser. Ton und Technik: Karl-Heinz Runde, Beate Dürrschnabel und Caroline Rebstock. Regieassistenz: Beate Becker. Regie: Rainer Klute. Produktion: Deutschlandradio Kultur 2014.